Wenn wir uns mit Charakteren identifizieren, die in der Geschichte ein Happy End erfahren, hinterlässt dies in uns ein Gefühl der Zufriedenheit und der Belohnung, als hätten wir das positive Ergebnis selbst erfahren. Schon die Verheißung auf eine mögliche Dopaminausschüttung macht eine Geschichte für uns spannend. Nun haben nicht alle Geschichten ein Happy End, das wäre auch furchtbar langweilig. Die frustrierenden Varianten erteilen uns in der Regel eine Lektion darüber, welche Art Ende wir vermeiden wollen. Sie dienen uns als Negativbeispiele dafür, was passieren könnte, wenn jemand sich einer Situation nicht anpasst, sich nicht verändern kann oder sich auf eine Art verhält, die ein Happy End verhindert. Wenn wir etwas als spannend empfinden, ist das gewissermaßen ein Echo der Erzählungen unserer Vorfahren, das uns heute noch ahnen lässt, diese Geschichte könnte vielleicht dein Leben oder wenigstens dein Sexleben retten. Höre also besser gebannt zu. Andere Szene, anderer Transmitter. Ein Mann sitzt während eines Fluges von Washington nach Kalifornien vollkommen aufgelöst an seinem Platz, weinend, verzweifelt, um Fassung ringend. Was ist geschehen? Der amerikanische Verhaltensökonom und Vertrauensforscher Paul J. Zak hatte sich an Bord das Spock-Drama Million Dollar Baby angesehen. Ich weinte. Naja, ich habe nicht wirklich geweint. Eher große, unkontrollierte Tränen aus meinen Augen, Schnotter aus meiner Nase und Schluchzer aus meinem Mund gepresst. Jeder um mich herum konnte mich hören, aber ich konnte meine Traurigkeit nicht unterdrücken. Als Neurowissenschaftler fragte Zak sich hinterher, woher kam dieser plötzliche Kummer, diese so intensive Reaktion, als sei er selbst Protagonist des Films gewesen. Erzählt wird die tragische Heldinnenreise einer Ausnahmeboxerin, mit einem väterlichen Trainer als Mentor und etlichen Schicksalsschlägen,